Eine Delegation des Vereins der Gesellschaftswissenschaftler Koreas unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden Ri Gil-sung verließ am 22. Oktober mit einer Maschine Pyongyang, um die afrikanischen Länder zu besuchen.